Dieses Flüstern hatte seit seinem Betreten des Zimmers nicht aufgehört. Er begann zu lauschen. Jemand schimpfte und machte einem anderen fast weinend Vorwürfe. Aber man hörte nur eine Stimme. Svidrigailov stand auf, verdeckte mit der einen Hand das Licht und sofort zeigte sich eine Ritze in der Wand. Er trat näher und begann hindurchzusehen. Im Nebenzimmer, das ein wenig größer war als das seine, befanden sich zwei Menschen. Der eine von ihnen, ohne Rock, mit lockigem Kopf und rotem, erregtem Gesicht, stand in Rednerpose. Er hatte die Beine auseinandergespreizt, um das Gleichgewicht zu bewahren, schlug sich vor die Brust und warf dem anderen pathetisch vor, dass er ein Bettler sei, ohne Rang und Namen, dass er ihn aus dem Schmutz herausgezogen habe und dass er ihn, wenn er wolle, fortjagen könne, und dies alles sehe einzig und allein der Finger Gottes. Der Freund, dem diese Vorwürfe galten, saß auf einem Stuhl und hatte das Aussehen eines Menschen, der sehr gerne niesen möchte, aber es absolut nicht fertigbringt. Er sah zuweilen mit einem trüben Schafsblick den Redenden an, aber augenscheinlich hatte er nicht die geringste Ahnung, worüber jener sprach, und wahrscheinlich hörte er nicht mal zu. Auf dem Tisch brannte ein Kerzenstummel, standen eine fast leere Flasche Wodka mit Gläsern, Brot, Gurken und Teegeschirr. Nachdem Svidrigailov dieses Bild aufmerksam betrachtet hatte, wandte er sich teilnahmslos von der Ritze in der Wand ab und setzte sich wieder auf das Bett. Der Kerl, der mit dem Kalbfleisch und Tee gekommen war, konnte es nicht unterlassen, noch einmal zu fragen, ob nichts weiter gewünscht würde. Und nachdem er wieder eine verneinende Antwort erhalten hatte, verließ er endgültig das Zimmer. Svidrigailov stürzte sich auf den Tee, um sich zu erwärmen, und leerte ein Glas. Essen aber konnte er nichts. Er hatte den Appetit verloren. Er begann merklich zu fiebern. Er legte seinen Mantel und das Jackett ab, hüllte sich in die Decke und legte sich auf das Bett. Er ärgerte sich. »Es wäre doch besser, gesund zu sein«, dachte er und lächelte bitter. Es war dumpf im Zimmer. Das Licht brannte trübe. Draußen heulte der Wind, irgendwo in einer Ecke nagte eine Maus. Überhaupt roch es im ganzen Zimmer nach Mäusen und nach Leder. Er lag und träumte. Ein Gedanke löste den anderen ab. Es war, als wolle er mit seiner Fantasie bei etwas Bestimmtem verweilen. »Hinter dem Fenster muss ein Garten sein«, dachte er. »Bäume rauschen. Wie ist mir doch nachts das Rauschen der Bäume zuwider? Im Sturm und in der Dunkelheit ein scheußliches Gefühl.